Andacht vom 11.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Erkenntnisse aus Johannes 5. Ich rede über den Mann am Deich Bethesda. Das hat mich heute früh sehr berührt. Es steht in Johannes 5. Ich habe es oft gelesen, weil Johannes mein Lieblingsevangelium ist. Ihr kennt die Geschichte. In Jerusalem ist ein Deich, um den wirklich viele kranke Menschen herumliegen. Zu bestimmten Zeiten kommt ein Engel und berührt das Wasser, das sich dann bewegt, und wer zuerst hineinkommt, ist geheilt. Jesus ging dorthin, und da lag ein Mann, der bereits 38 Jahre lang gelähmt war. Jesus fragt den Mann: Willst du geheilt werden? Welch eine seltsame Frage. Warum sonst liegt der Mann da? Er liegt hier seit vielen Jahren, um geheilt zu werden. Aber Jesus hat seine Gründe, warum er Fragen stellt. Der Mann wird letztendlich geheilt und kann laufen. Er nimmt seine Liegematte und geht umher. Aber hier ist etwas, das mich heute getroffen hat. Es waren nicht Menschen, die das Wunder bewirkten, sondern der Himmel. Schaut in Vers 4. Ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Deich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es waren nicht die Menschen, die sagten: Wir wollen geheilt werden. Es war der Himmel, der das Wunder bewirkte. Das ist auch ein Hinweis auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. So funktioniert das vollbrachte Werk am Kreuz. Alles beginnt im Himmel, nicht von uns aus auf der Erde. Jesus ging nach seinem Tod am Kreuz in den Himmel, durch sein Blut des neuen Bundes. Wir müssen kapieren, dass wir nicht zum Himmel schreien müssen, um etwas zu erhalten, sondern dass wir alles durch das vollbrachte Werk des Kreuzes erhalten haben. Es ist bereits alles vollbracht. Jesus ist die Realität von allem. Vom ersten Wort in der Bibel bis hin zur Offenbarung. Wenn du das Alte Testament liest und Gott finden willst, geht das nicht ohne Jesus. Religion hat aber genau das mit uns gemacht. Wir lesen die Bibel ohne Jesus. Kolosser sagt uns deutlich, dass alles ein Schatten ist und Christus die Erfüllung von allem. Wie also können wir Jesus finden, wenn wir nur auf die Schatten schauen? Opfer, Gebote, Verhaltensmaßregeln. Wir schauen immer auf den Schatten, um Gott zu finden. Aber Jesus war das Geheimnis, das seit Beginn der Welt verborgen, aber da war. Ich erkläre es mit einem weltlichen Bild. Ich mag Dr. Columbo sehr gern. Das war ein Detektiv, eine Detektivserie in Amerika. Ich mochte sie sehr gern. Der Schlüssel bei Dr. Columbo war, er war ein seltsamer Detektiv. Seine Gedankengänge waren sehr komisch, aber sehr, sehr, sehr clever. Es ging immer um sehr komplizierte Morde. Alles war so schlau eingefädelt, dass man den Mörder wirklich nicht erraten konnte. Es war eine Serie und jede Episode war so aufgebaut, dass man bis zum Schluss nicht draufkam, wer den Mord begangen hatte. Columbo fand ein Detail nach dem anderen heraus, aber man konnte die ganzen Details nie so zusammensetzen, dass man auf den Mörder kam. Wenn Dr. Columbo dann am Ende die Details zusammensetzte, wurde einem erst klar, wie alles war. So gehen die Menschen auch mit der Bibel um. Sie lesen das Alte Testament, sehen nur die einzelnen Details und finden Gott nicht darin. Aber ohne das fehlende Detail Jesus werden sie es nie verstehen. Deshalb müssen wir uns daran erinnern, Alles immer im Blick auf Jesus und das vollbrachte Werk am Kreuz zu lesen und zu sehen. Sonst werden wir Gott nicht gerecht. Wir sind nur verwirrt und verstehen den Charakter Gottes nicht. Also, es war ein Engel, der vom Himmel herabkam, der das Wunder bewirkte. Nicht irgendein Mensch. Was tun wir? Wir versuchen, von der Erde zum Himmel zu gelangen und verzweifelt von dort ein Wunder zu erhalten. Das ist mühsam und bringt uns letztendlich zur Verzweiflung. Deshalb empfinden wir es als so schwierig, Wunder zu empfangen. Das ist auch der Grund, warum wir es so schwer finden, Wunder für andere freizusetzen. Was würde geschehen, wenn wir auf Jesus schauen und das vollbrachte Werk des Kreuzes betrachten würden? Wenn wir nicht auf unsere kranken Körper und unsere Bedürfnisse schauen würden? Wenn wir all das aufhören und sagen würden, Jesus, du hast es bereits vollbracht. Du bist derjenige, der beschloss, den Engel ins Wasser steigen zu lassen. Du bist derjenige, der sich entschlossen hat, für mich am Kreuz alle Krankheit und alle Schwierigkeiten zu tragen. Ich danke dir. Du bist derjenige, der mir Gesundheit gibt, der für mein Wohlergehen hier auf Erden sorgt. Mein Fokus würde sich von mir und meinen Bedürfnissen weg und auf den Himmel richten, wo das alles schon für mich bereitet ist. Ich gebe euch einen wahren Schlüssel für die Kraft des Denkens. Worauf immer dein Denken sich konzentriert, davon wird es kontrolliert werden. Also, wenn deine Gedanken sich auf das Problem fixieren und Gott dazu bringen wollen, dass er dein Problem löst, wird das Problem dein Herz einnehmen. Und wenn dein Herz vom Problem eingenommen ist, wird dieses Problem dein Denken und dein Leben bestimmen. Denn dein Herz ist die Quelle des Lebens. Deshalb sagt uns Kolosser 3, wendet euer Denken nach oben, wo Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Wenn unser Denken nach oben konzentriert ist, werden uns unsere Probleme nicht mehr so interessieren. Unsere Herzen werden von der Wahrheit des Himmels eingenommen und der Himmel wird hier auf der Erde ausgedrückt. Es gibt einen zweiten Punkt in Johannes 5, der mich heute berührt hat. Obwohl es der Engel war, der das Wasser berührte, waren es die Menschen, die darauf reagierten. Sie stiegen in das bewegte Wasser. Es ist wirklich seltsam, denn es scheint zwei Extreme zu geben. Erstens, ich muss Gott überzeugen, ich muss alles tun, um mein Wunder zu erhalten. Zweitens, ich muss nichts mehr tun, Jesus hat ja alles getan. Paulus hatte das gleiche Problem. Er predigte den neuen Bund in der Welt. Und die Leute waren geschockt über die Einfachheit des Evangeliums. Sie dachten, das sei falsch. Erst als sie sahen, dass es funktionierte, dass das Kreuz wirklich alles verändert hatte, reagierten sie darauf. Sie hatten so genug davon, all ihre Werke zu tun. Aber sie begannen, nichts mehr zu tun, weil Jesus ja alles getan habe. So geht es auch heute vielen Christen. Sie haben sich jahrelang abgemüht und alles getan, um Gott zu gefallen und etwas von ihm zu erhalten. Nun hören sie vom neuen Bund und alles wirkt so seltsam auf sie. Wenn sie beginnen, im neuen Bund zu leben, merken sie, dass es funktioniert. Doch sie verfallen ins Gegenteil. Sie tun nichts mehr, weil Jesus ja alles vollbracht hat. Aber schaut, die Menschen mussten ins Wasser steigen. Das nennt sich Glaube, der den neuen Bund ergreift. Es ist der Glaube, der auf das reagiert, was am Kreuz bereits vollbracht wurde. Wenn dein Gebetsleben nicht das Kreuz ins Zentrum setzt, ist das Religion. Wenn deine Beziehung zu Gott nichts anderes ist als eine Antwort auf das Kreuz, ist das Religion. Nur die Religion sagt uns, dass alles so kompliziert ist. Das Evangelium war immer einfach. Es ist wirklich lustig, denn viele Menschen sagen, es sei wirklich schwer, das Herz zu überzeugen vom vollbrachten Werk des Kreuzes. Ich finde es viel schwieriger, religiös zu leben, ständig zu versuchen, dass man etwas erhält. Das Kreuz und das vollbrachte Werk dort verändern auch unser Gebetsleben. Wenn du versuchst, deine Heilung zu erhalten, wenn es nicht nur die Antwort auf das vollbrachte Werk ist, ist es Religion. Alles in unserem Leben ist sehr einfach. Es ist einfach, auf das zu antworten, was Jesus tat. Wenn nur der Mann den ganzen Tag ins Wasser gekrabbelt wäre, wäre er nicht geheilt worden. Und wenn nur der Engel den ganzen Tag das Wasser berührt hätte, wäre auch nichts geschehen. Es geht um einfachen Glauben, der auf das vollbrachte Werk des Kreuzes reagiert. Das dritte in Johannes 5, was mich berührte: Jesus fragte den Mann, ob er geheilt werden wolle. Das ist beinahe unverschämt. Ein neuer goldener Schlüssel für dich. Jesus erregt oft Anstoß, weil er dein Herz berühren will. Denn alles beginnt mit dem Herzen. Warum griff Jesus diesen Mann so an? Er liebt es, unsere Herzen zu offenbaren. Er stellt eine unverschämte Frage, um das Herz des Mannes aufzudecken. Jesus stellte also eine unverschämte Frage, jedenfalls für unseren Verstand. Denn wir denken häufig weiter. Jesus fragte nur: Willst du geheilt werden? Diese Frage erforderte nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Der Mann hätte antworten können: Sicher, sonst wäre ich nicht hier. Oder: Nein, ich hänge hier nur rum, um zu sehen, was passiert. Oder einfach: Ja. Aber der Kranke gab eine Erklärung ab. Schau, was er in Vers 7 antwortet. Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Was zeigt seine Antwort? Sein Herz war enttäuscht und hoffnungslos. Er sah keine Zukunft für sich. Er war voller Entschuldigungen. Ich schaffe es nicht, geheilt zu werden. Andere sind schneller. Ich kann nichts dafür. Ist es nicht seltsam, dass er nicht auf seinem Bett lag, sondern auf einem Bett von Entschuldigungen? Und Jesus akzeptierte das nicht. Wir müssen immer verstehen, dass, wenn Jesus uns eine Frage stellt, er in unser Herz schaut, um uns etwas zu offenbaren. Ich habe das vor langer Zeit gelernt. Wenn Gott Fragen stellt, muss ich nicht darauf antworten. Ich muss rasch in mein Herz schauen, was da ist. Gott ist darauf spezialisiert, denn er weiß, dass du dein Wunder nicht erhältst, wenn es nicht in deinem Herzen ist. Reinhard, ich habe es probiert, das funktioniert nicht für mich. Mein Wunder funktioniert nicht. Das vollbrachte Werk des Kreuzes trifft für mich nicht zu. Und so liegen wir ununterbrochen auf unserem Bett der Entschuldigungen und ergreifen das Wunder nicht. Es gibt nichts Schöneres, wenn unsere Herzen offen geoffenbart werden. Es tut weh, aber es ist so heilsam. Wenn wir nicht sehen, was in unserem Herzen vor sich geht, wird sich das Herz nicht verändern. Und wir werden das Übernatürliche des vollbrachten Werks am Kreuz nicht erleben. Zuletzt möchte ich einen vierten Punkt mit euch teilen. Als der Mann sein Herz offenbarte, verurteilte Jesus ihn nicht. Jesus stellte diese unverschämte Frage nicht, um den Mann zu verurteilen, sondern um sein Herz zu offenbaren. Er wollte dem Gelähmten zeigen, dass Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit ihn auf diesem Bett festhielten, dass er verzweifelt war und sich verlassen fühlte. Da steht, ich habe niemanden. Das drückt seine Frustration und Hoffnungslosigkeit aus. Jesus zeigte ihm, schau, die Antwort, die Lösung ist hier. Die Lösung ist Jesus. Jesus verurteilte ihn nicht, aber er gab ihm jetzt einen Befehl, den der Mann befolgen musste. Steh auf, nimm dein Bett, geh. Lass dein Bett aus Entschuldigungen hinten. Steh auf und geh. Antworte auf mich. Lass all deine Entschuldigungen hinten. Und er war sofort geheilt. Er ging umher. Es ist so kraftvoll zu verstehen. Wenn du die Lösung für deine Probleme nicht in Jesus findest, gibt es keine Lösung. Wenn Jesus nicht die Antwort ist, werden wir in unseren Problemen stecken bleiben. Deshalb müssen wir Jesus in jeden Bereich unseres Lebens hineinlassen. Wir werden Gott nicht außerhalb von Jesus finden. Nirgendwo. Was mich zuletzt noch sehr traf in dieser Geschichte, der Mann war sofort geheilt. Wir als Christen, vor allem mit religiösem Hintergrund, tun oft Folgendes. Wir konstruieren eine Theorie über all die anderen Kranken rund um den Teich, anstatt uns über den einen Geheilten zu freuen. Wenn ich ankündigen würde, dass es morgen Abend um 19 Uhr eine Veranstaltung gäbe, wo Jesus käme, um die Kranken zu heilen, der Raum wäre vermutlich voller Kranker. Jesus käme herein und ein Gelähmter würde sofort geheilt. Und wir hätten sofort eine Theorie darüber, warum Jesus die anderen nicht heilen wollte. Wir würden all die Enttäuschten interviewen und Ursachen suchen. Das ist unsere religiöse Denkweise. Wir suchen immer nach einem Grund, warum Gott jemanden nicht heilt. Unsere Theologie wurde gefüllt mit all den Gedanken über Ursachen, die wir nicht verstehen. Warum freuen wir uns nicht über den einen Geheilten? Ich erlebte viele Veranstaltungen, immer waren Kranke da. Wir beteten, viele wurden geheilt. Einmal gab es einen Gottesdienst mit Wundern. 50 Leute waren da, 30 wurden geheilt, 20 nicht. Ich ging von diesem Treffen heim und war frustriert. Ich hatte immer erklärt, Jesus will alle heilen. Jesus ist überall und will Kranke heilen. Ich dachte über die Leute nach, die nicht geheilt wurden. Ich war traurig für die Menschen, die ihr Wunder nicht erlebt hatten. Ich spürte Zweifel und Schuld. Ich suchte nach Entschuldigungen und Erklärungen. Der Herr offenbarte mir, Reinhard, höre, wenn du wirklich in meiner Kraft laufen willst, musst du die Wunder feiern, die geschehen sind. Du sollst nicht auf die schauen, die nicht geschehen sind. Das habe ich gelernt. Daniel und ich waren bei vielen Veranstaltungen, wo auch Wunder geschahen. Wir unterhalten uns danach nur noch über die wunderbaren Dinge, die geschehen sind. Darüber tauschen wir uns aus. Wir handeln nur noch aufgrund der Wunder, die wir gesehen haben und feiern jedes Wunder, als wäre es das erste. Also, bildet eure Theologie nicht um die Dinge, die ihr nicht versteht, sondern freut euch über die Wunder, die passiert sind. Bildet eure Theologie nicht rund um das Problem, sondern rund um die Lösung. Es wird immer Fragen geben, die wir nicht beantworten können. Wir können deshalb konstant ein Leben in Niederlagen leben. Wir können Entschuldigungen und Erklärungen für alles finden. Wir können in Fragen untergehen. Warum brauchen wir für alles eine Antwort? Pastoren sind die Schlimmsten. Ich kenne Pastoren, die sich nie entschuldigen können, wenn sie etwas nicht wissen. Die Wahrheit ist, unser Leben in Christus wächst. Ich bin 60 Jahre alt und seit 53 Jahren Christ. Mein Verständnis des Geistlichen wächst ständig. Ich verstehe jetzt Dinge, die ich vor 3 Jahren noch nicht verstanden habe. Ich habe gelernt zu sagen, tut mir leid, ich verstehe es nicht. Klar gibt es Dinge in der Bibel, die ich nicht verstehe. Logisch. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Vielleicht wird es mir offenbart. Vielleicht lerne ich es erst im Himmel. Wen kümmert's? Das Problem ist, dass wir unsere Schwachheit nicht zugeben wollen. Dabei vergessen wir, dass unsere Offenbarung von dem abhängt, der es uns offenbart. Es gibt Punkte, die Jesus einem nicht offenbart. Er weiß warum. Wir müssen zum Frieden in ihm kommen. Sicher sollen wir uns danach ausstrecken, mehr zu verstehen. Sicher sehnen wir uns danach. Und je enger unsere Beziehung zu ihm ist, desto mehr verstehen wir. Ich habe beschlossen, Jesus ist die Antwort. Punkt. Aus. Ende. So einfach ist das. Im Alten Testament gibt es viele Stellen, die ich nicht verstehe. Das Wichtige ist nicht, ob es dort eine Frage gibt. Das Wesentliche ist, ob es eine Antwort darauf gibt. Und es gibt immer eine Antwort. Jesus ist die Antwort. Ich brauche es nicht selbst herauszufinden. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Das gilt für alle Bibelstellen des Alten Testaments. Jesus ist die Antwort. Ich hörte diesen Schrei in Jesu Herz. Gebt mir meine Braut zurück. Er will seine Gemeinde zurück. Keine Kirche mit Pastoren und Opfer. Er will Menschen, die in Intimität mit ihm laufen. Sie werden ihm Sieg laufen. Das religiöse Denken überlegt, warum jemand nicht geheilt wurde. Es bildet eine Theologie darum, herauszufinden, was nötig ist, damit jemand geheilt ist. Ich aber werde nur noch auf die Wunder schauen, die geschehen sind. Ich fixiere meine Augen auf Jesus. Das ist der einzige Weg, so zu leben, wie Gott es für uns wollte. Wir brauchen nur auf das vollbrachte Werk des Kreuzes zu schauen. Ich halte meine Augen auf meinen Jesus gerichtet. Das ist der einzige Weg, ihm zu gefallen und im Sieg zu laufen. Überzeuge dein Herz. Ein Bett aus Entschuldigungen wird dich nicht weiterbringen. Wenn Jesus dein Denken konfrontiert, offenbart er dir dein Herz. Das ist gut. Der Heilige Geist wird dich lehren, solch ein Leben zu leben. Amen.